Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Und auf Radio Korax in Halle und beim FSK in Hamburg. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Schon in der letzten Ausgabe hatte ich eine erzählenswerte Geschichte ausgegraben, nämlich den Bericht von einem Ereignis aus der Arbeiterbewegung im Deutschen Kaiserreich. Ich hatte die Geschichte erzählt, wie der Anarchist August Reinsdorf den Plan geschmiedet hat, ein Kaiserdenkmal in die Luft zu sprengen. Ein Plan, der ziemlich gescheitert ist. Und auch heute will ich wieder so eine fast vergessene Geschichte ausgraben und hier zum Besten geben. Diesmal springen wir in die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und wir beschäftigen uns mit einer Figur, die da heißt Franz Jung. Franz Jung, der hat eine sehr lesenswerte Autobiografie geschrieben, ein Buch, das heißt Der Weg nach unten. Und aus diesem Buch möchte ich eines der zahlreichen darin geschilderten Abenteuer herausgreifen und hier im Radio zum Besten geben. Zunächst hört ihr aber etwas Musik, ein Lied von John Lurie, der uns hier noch weiter musikalisch durch die Sendung, durch die kommende Stunde begleiten wird. Und damit begrüßt euch herzlich am Mikrofon Lukas Hohlfeld. Hier in der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, da möchte ich heute eine Episode aus dem Leben von Franz Jung wiedergeben. Franz Jung, ein Revolutionär, der mit zu den Gründern der linkskommunistischen KAPD gehört. Zur Einleitung hört ihr zunächst Philipp Schweitzer von den Erfurter Falken, der einmal bei einer Lesung in Weimar eine sehr geraffte Einführung in das Leben und Schaffen von Franz Jung gegeben hat. Franz Jung ist 1888 im November geboren worden, kommt aus so kleinbürgerlichen Verhältnissen, war das einzige Kind seiner Eltern, die haben so ganz viel Hoffnung in dem gesetzt und immer getriezt. Hat dann auch erstmal studiert, unter anderem in Jena, war da auch Mitglied einer Burschenschaft, bis er aus der Burschenschaft flog, weil er einen alten Herrn verprügelte, nachdem der ihn zurechtgewiesen hat, er solle nicht so viel trinken. Und kommt dann nach München, ist dort in Bohemkreisen unterwegs, kommt nach Berlin, ist als expressionistischer Schriftsteller schon einigermaßen bekannt geworden. Unter anderem auch im Kreis um die Zeitschrift Die Aktion von Franz Kremfert und meldet sich nichtsdestotrotz 1914 freiwillig aus unerfindlichen Gründen für den Krieg, also aus Krieg, man weiß nicht genau, aus Kriegsbegeisterung sozusagen, auf jeden Fall meldet er sich freiwillig für den Ersten Weltkrieg als Soldat, desertiert kurz darauf, weil er die Schnauze voll hat davon, kommt deswegen ins Irrenhaus, kommt aus dem Irrenhaus zurück nach Berlin und wird 1918, also noch vor Ende des Krieges, Mitglied des Spartakusbundes dort. Und damit beginnt auch revolutionäre Tätigkeit von Franz Jung. Er wird Mitglied der KPD, dann der Linksabspaltung der Kommunistischen Arbeiterpartei, einer rätekommunistischen Gruppe. Er fährt für die nach Moskau, um Verhandlungen zu führen für die Kommunistische Arbeiterpartei mit der Kommunistischen Internationale über deren Aufnahme. Dafür kapert er kurzerhand mit jemand anderem ein Schiff, was sie entführen, weil sonst kam man nämlich nicht nach Russland in der damaligen Zeit. Er kommt zurück, kommt wegen dem Schiffkapern ins Gefängnis, kommt wieder frei. 1921 beteiligt er sich am Bürgerkrieg in Deutschland, also er agitiert für die Kommunistische Arbeiterpartei in Mitteldeutschland und ruft die Arbeiter dazu auf, die Waffen in die Hand zu nehmen. Ich würde sagen, er muss wieder fliehen, er schreibt proletarische Romane in der Zeit, wieder im Gefängnis, er flieht dann nach Holland. Von Holland soll er ausgeliefert werden, eigentlich nach Deutschland, kriegt aber von Russland die russische Staatsangehörigkeit geschenkt, damit er nicht nach Deutschland ausgeliefert werden muss. kommt nach Russland. In Russland arbeitet er für die internationale Arbeiterhilfe, aber leitet zum Beispiel auch eine Zündhölzerfabrik. Darüber hat er nämlich seine Dissertation geschrieben, vorher an der Universität. Leitet die, hat keine Lust mehr auf Russland sozusagen, ist enttäuscht von dem, was da wirklich passiert und wie das läuft, flieht aus Russland, versteckt in einem Ankerkasten mit einem Schiff, sozusagen kommt wieder nach Deutschland, sozusagen zieht sich dort erstmal zurück, arbeitet, macht irgendwelche krummen Dinger, um Geld zu verdienen halt, und also krumme Dinger im Sinne von irgendwelche Geschäfte so hochoffiziell, verkauft Versicherungen und so ein Zeug irgendwie, und aber alles mit Sachen, die nicht gedeckt sind oft und so. 1933 wird er nochmal am Rande Mitglied einer Widerstandsgruppe, die weniger darauf ausgerichtet war, bewaffneten Widerstand oder sowas zu leisten, sondern versucht hat, sich so darauf vorzubereiten, irgendwie kommunistisch zu bilden, was passiert eigentlich nach dem Nationalsozialismus. Dazu kommt es nicht, sondern die wird 1936 von der Gestapo hops genommen, viele kommen ins Gefängnis, Jung wird wieder freigelassen, flieht, ist in Prag, Zürich, Ungarn, wird in Ungarn von den Fallkreuzern, den faschistischen, verhaftet, kann auch vor der Vollstreckung der Todesstrafe durch eine Dachluke aus seinem Gefängnis fliehen, wird, nachdem er aus Ungarn geflohen ist, aber dann von den Nazis aufgegriffen, kommt dort ins Gefängnis, dann ins Konzentrationslager Bozen. Genau. Von dort wird er, glaube ich, dann befreit von den US-Amerikanern. Sozusagen, er wandert dann aus, er hat keine Lust mehr in Deutschland zu bleiben, obwohl seine Ex-Frau ihn auffordert, die DDR mit aufzubauen. Also nach den Erfahrungen der Sowjetunion hat er da offenbar keine Lust drauf. Er geht unter anderem nach New York und sozusagen sonst wohin und kommt hinterher in die Schweiz, arbeitet als Wirtschaftsjournalist, schreibt Zeug, scheitert in erster Linie, aber er schafft schon, vor 1933 schafft er schon nicht, an seine literarische Bekanntheit anzuknüpfen und schreibt 1961 Der Weg nach unten. Zwei Jahre später stirbt er in Stuttgart in einem Krankenhaus. Genau. Der Weg nach unten, das Buch, ist ein bisschen sowas wie eine Autobiografie, aber auch nicht, sondern er selbst beschreibt es als der Reflex der Geschichte auf die eine Person, und dabei sagt er ja, dass eigentlich auch egal, dass es seine Person war, das war nur die Person, die er am besten kannte, deswegen sozusagen hat er das gezeigt, so wie hat sich die Welt eigentlich entwickelt und was ist passiert anhand der eigenen Person. Und wie der Name Der Weg nach unten andeutet, ist das Ganze eine Abfolge von Erhebungsversuchen, sagt er, nach Niederlagen, dann wieder das nächste Scheitern sozusagen und immer weiter hinab und immer wieder ein Aufbäumen, ein Versuchen, etwas anders zu machen. Die zahllosen Abenteuer, was man ja gerade in der Biografie gehört hat, zeugen so ein bisschen davon. Und immer wieder aber auch ein Scheitern, bis er sozusagen unten ankommt. Das Buch erscheint in einer Situation, in der sowas wie gesellschaftliche Resignation herrscht. Die Leute, die was anders wollten, das sind eine Minderheit, sowas wie eine revolutionäre Bewegung, die was ändern könnte oder eine reale Option darauf hat, existiert nicht. Die Mehrheit der Bevölkerung war für Nationalsozialismus durchaus zu haben, hat in der Zeit, also in den 50er Jahren, darüber geschwiegen, wollte einfach in so einer Wirtschaftswunderstimmung weitermachen, nicht mehr über das reden, was passiert ist. Und in dieser Zeit der Resignation veröffentlicht er sein Buch. Gleichzeitig ist das aber auch eine Zeit von lauter antikommunistischen Autobiografien. Also zu der Zeit erscheinen ganz viele Bücher von ehemaligen Kommunisten, die auch resigniert sind und nachträglich abrechnen mit dem, was sie getan haben. Franz Jung wirft diese Erwartung von sich und sieht relativ klar, dass das Buch eigentlich auch keine Käuferschaft hat und sagt, im Osten wird man das Buch nicht mögen, weil dafür die Geschichte der Arbeiterbewegung zu kritisch behandelt ist, und im Westen wird man es nicht mögen, weil es dafür nicht antikommunistisch genug ist, und sozusagen so säße er zwischen allen Stühlen, und tatsächlich verkauft sich das Buch, nachdem es dann rauskommt, auch nur ungefähr 300 Mal oder so, und er verdient damit 1000 Mark und das war's. Also sozusagen ist kein Renner damals gewesen. Ist aber auch eine Zeit des Ekels sozusagen, also wenn man das Buch liest und in den Texten wird man das hören, wo diejenigen, die noch klaren Gedanken sind gegen die Verhältnisse oder sich an dem stören, wie es ist, abgeschreckt sind eigentlich und sowas, so das Gefühl, in einem Irrenhaus zu leben, während alle anderen um einen herum verrückt sind und man selber ist eigentlich ganz klar bei Verstand. Hanno Schmidt, ein anderer Autor, ist wenige Jahre vorher mal so formuliert, sozusagen als er sich mit Auswanderungsplänen nach Irland so beschäftigt hat und überlegt hat, auszuwandern aus Deutschland, weil er so zum Kotzen fand, sagte, wenn dann der Briefträger in Irland bei jemandem die Tür klopfen würde mit einem Einberufungsbefehl, dann würde er ihm sagen, the Germany kann ihn furchtbar lecken, also sozusagen, Deutschland, das geht mir im Arsch vorbei. Und das ist so ein bisschen auch die Situation, in der auch Jung schreibt, so ein bisschen resignierter, zurückblickender Blick. Trotzdem ist Jung nicht konformistisch geworden, sondern er lebt immer in einem Widerspruch zu der Gesellschaft, in einem Nein zu ihr, wie er das sagt, oder mit zur Gesellschaft hin im Bösen, so sozusagen steht er, sagt er an einer Stelle, und pendelt in dem Buch ganze Zeit zwischen Ernst, Zorn und Resignation. Und sozusagen den Weg in diese Situation, in der er dann voller Ernst, Zorn und Resignation scheitert oder erzählt, was in ihm im Leben passiert ist, ist so ein Rückblick, genau. Und daraus wollen wir das hören. Warum finden wir das wertvoll? So ein bisschen das, was Jung eigentlich sein Leben lang gesucht hat, beim Schreiben, aber auch in seinen politischen Organisationen, später dann sogar religiös mit seinem Interessen für so ketzerische Religionen und sowas, ist immer sowas wie eine Glückstechnik, die das Elend, was er erfahren hat in seinem Leben und die Not und das, was ihn abgestoßen hat, beseitigen könnte und an die Stelle bessere Verhältnisse setzen könnte. Und der Hass, die Wut, die sozusagen in seinen Schriften stecken, in Bezug auf die Verhältnisse, die bleiben aktuell, genauso wie die Frage nach einer solchen Glückstechnik, wie es anders werden könnte. Und damit übergebe ich euch das Wort. Das war Philipp Schweitzer von den Falken Erfurt, der hier eine kurze Zusammenfassung des Lebens von Franz Jung gegeben hat und der so ein bisschen beschrieben hat, unter welchen Bedingungen die Autobiografie von Franz Jung entstanden ist. Die Autobiografie, die den Titel »Der Weg nach unten« trägt. Aus diesem Buch möchte ich jetzt gleich auch ein Kapitel vorlesen, eine Episode, die Philipp Schweitzer in seiner Einleitung auch kurz erwähnt hat, nämlich wo Franz Jung zusammen mit zwei Genossen ein Schiff kapert, um mit einer Delegation der KAPD nach Moskau zu fahren. Zum Verständnis seien vielleicht ein paar Worte zur KAPD gesagt. Bei der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands handelt es sich um eine Linksabspaltung der KPD, die sich 1920 gegründet hat und die an der KPD vor allem die verkrusteten Parteistrukturen und das Prinzip des Zentralismus abgelehnt hat. Die KAPD hat an der KPD vor allem auch kritisiert, dass sie zu einem willenlosen Erfüllungsgehilfen der Moskauer Parteizentrale geworden war und dass auf diese Weise kaum auf die Verhältnisse in Deutschland reagiert werden könnte. Die KAPD hat sich dabei unter anderem an den Schriften der holländischen Rätekommunisten orientiert. Die KAPD hatte trotz ihrer Kritik zunächst dennoch Interesse daran, Verbindungen zur Kommunistischen Internationale aufrechtzuerhalten. Und das ist der Grund, warum Franz Jung dann zusammen mit zwei Genossen nach Moskau aufgebrochen ist, um dort die Beziehungen zur Internationale zu klären. Wie sich diese Reise gestaltet hat, das erfahrt ihr in den folgenden Schilderungen aus Franz Jungs Autobiografie »Der Weg nach unten«. Der Zerfall des Spartakusbundes als politische Partei, die sich inzwischen auch den Sammelnamen Kommunistische Partei Deutschland, KPD, beigelegt hatte, griff rasch um sich. Um die auch früher schon organisierten Industriearbeiter bei der Partei zu halten, waren schärfer zugespitzte theoretische Richtlinien notwendig geworden, die mit bisher ungewohnter Disziplin aufgezwungen wurden. Die überwiegende Mehrzahl der Landesbezirke stand in Opposition gegen diese Versuche. Die Wiederanpassung an die parteipolitischen Formen der bürgerlichen Ordnung führte zur Spaltung. Es entstand aus den oppositionellen Bezirksgruppen die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, KAPD. Der Rest, die KPD, bestand zunächst lediglich aus dem Apparat, dem Rahmen von angestellten Funktionären und sonstigen Verrechnungsbeamten, die von Moskau bezahlt wurden. Das Groteske dabei? Dieser Apparat war imstande, eine Reihe von Tageszeitungen und sonstige Publikationen zu finanzieren, die vermutlich zeitweilig über weniger zahlende Leser verfügten, als Angestellte im Apparat vorhanden waren. Demgegenüber hatte die KAPD aus der Scheu, Mitgliederbeiträge unter Zwang einzutreiben, Mühe, ein einziges Publikationsorgan in Tageszeitungsformat aufrechtzuerhalten, das zudem nur zweimal wöchentlich erschien und oft nicht in die Provinz verschickt werden konnte. Noch war der tiefe Gegensatz zwischen der russischen Einschätzung einer revolutionären Situation und einer damals für Deutschland gültigen nicht offen genug sichtbar geworden, aber die spätere Auswirkung warf bereits ihre Schatten voraus. Überall in den deutschen Parteibezirken saßen die Abgesandten aus Moskau zur Beobachtung der Spaltungsvorgänge, der Abweichung von den jeweils veränderten und von Moskau befohlenen taktischen Richtlinien, Beobachter, die von dem zentralen Apparat sorgfältig abgeschirmt wurden. meist frühere Kriegsgefangene, die nach ihrem Abtransport aus Deutschland nach einer kurzen Ausbildungszeit über die baltischen Häfen wieder eingeschleust worden sind, im Allgemeinen Durchschnittsexistenzen durch Krieg und Gefangenschaft aus der normalen Berufslaufbahn geschleudert, die wenigsten davon stammten aus der Arbeiterschaft und kaum einer hatte an der bolschewistischen Revolution teilgenommen. Als Überzeugungsknüppel handhabten sie mit meisterhafter Geschicklichkeit das Mittel der verleumderischen Intrige, das Karl Marx gegen Bakunin und Proudhon angewandt hatte, gelehrige Schüler in der Charakterdiskriminierung. Sie konnten es, ohne Gefahr entlarvt zu werden, riskieren, da sie sehr schnell meist schon nach einigen Wochen wieder abgelöst wurden. Ich habe später in Moskau Gelegenheit gehabt, bündelweise solche Berichte zu Gesicht zu bekommen. Es fällt mir noch heute schwer, meinen Abscheu und meine tiefe Enttäuschung auch nur annähernd auszudrücken. Es würde nichts ändern und es hätte auch damals wahrscheinlich nichts mehr geändert. Diese Beobachter sind später alle in dem großen Fangnetz der russischen Staatspolizei gelandet, zuerst als Mitarbeiter für den Innendienst, später sicher bei den aufeinanderfolgenden Regierungsaktionen liquidiert, schon deshalb, um nicht als Informationsquelle für eine spätere Geschichtsschreibung zu dienen. Eine solche Tätigkeit bei den europäischen Arbeiterparteien galt als eine Art von Befähigungsnachweis. Es ist zuzugeben, sie haben aus einem völlig leeren und durch Korruption bereits reichlich zersetzten Rahmen den Grundstock gelegt für eine Partei, die später, auf dem Höhepunkt ihrer totalen Niederlage, 1933, 5 Millionen zahlende Mitglieder besaß. Aber auch das Prestige der russischen Revolution wurde durch sie bis auf den Kern zerstört. Daraus ist ein Krebsgeschwür entstanden, das zwar im Augenblick latent bleiben kann, aber sich eines Tages aktivieren wird. Dann greift es über auf den schwächsten Punkt in der Arbeiterbewegung, das Misstrauen gegen jeden und jedes, verbunden mit dem Klassenkampfprinzip, reich genug zu werden wie der andere und selbst reicher und mächtig genug, um befehlen zu können. Was mögen die Russen sich davon erwartet haben? Eine Antwort darauf kann man kaum vermuten, solange die Russen bisher vorgezogen haben zu schweigen und sich stattdessen auf Propagandaphrasen für den Schulgebrauch beschränken. Der Erfolg mag ihnen äußerlich recht geben. Mit dem Verrat und der Unterdrückung der deutschen Revolution war es möglich, das russische Weltreich aufzubauen. Warum gibt man das heute nicht offen zu? Es besteht keine Gefahr mehr. Für Hunderttausende, auf die es angekommen wäre, sind die Russen die große Hoffnung gewesen, das Vorbild, das Wunschbild eines fanatischen Glaubens. Die wenigen, die dann überhaupt noch in diesen Jahren dazu fähig geblieben sind, haben sich daran geklammert wie die Schiffbrüchigen an das Rettungsboot und sind einzeln zurückgestoßen worden, einer nach dem anderen, Stück um Stück. Mit Theorien, die niemand recht verstanden und die niemand im Ernst hat glauben können. Was war der Sinn damals? Das herauszufinden, war von der KAPD angeregt worden, eine Delegation nach Moskau zu entsenden, die Gefahr aufzudecken, die sich aus dem Absinken der Mitglieder in politische Apathie und reinen Kadavergehorsam ergaben. Moskau hatte eine solche Delegation auch von sich aus eingeladen. Eine Sondertagung des politischen Büros der Komintern wurde zugesagt. Nicht ohne Schwierigkeiten war es der Partei gelungen, gegen eine von Tag zu Tag stärker werdende Opposition den Beschluss zur Absendung der Delegation innerhalb der Mitgliedschaft durchzusetzen. Es fand sich niemand in der politischen Führung der Partei bereit für diese Reise. Der Misserfolg war von vornherein abzusehen. Obendrein hatte der offizielle Apparat der KPD die von Moskau zugesagte, vielleicht auch angeordnete Unterstützung versagt. Die illegalen Möglichkeiten wurden nicht zur Verfügung gestellt, keine Visen, kein Geld. Die Delegation schien selbst in dieser ersten Phase bereits gescheitert. Ich hatte mich schließlich bereit erklärt. Als Begleiter wurde mir der Genosse Jan Appel gegeben. Wir sind völlig auf uns selbst angewiesen geblieben. Ich bekam die Ausweise, eine Reihe Parteibeschlüsse, die zu befolgenden Richtlinien, und für die Partei war die Delegation bereits unterwegs. Ich habe diese Vorgeschichte so ausführlich behandelt, weil ich das Folgende bereits unter diesen Schlagschatten gestellt wissen möchte. Ich habe nicht die Absicht, nur ein paar Abenteuer zu erzählen, auch allgemein nicht in dieser Absicht, die mehr auf die irrenden Aspekte eines Lebens abgestellt ist. Trotzdem bleibt es meine Aufgabe, solche Abenteuer zu begründen, und ich kann daher auch ihre gelegentliche Aufzählung nicht vermeiden. Offen gestanden, viel Spaß macht mir das nicht. Ich suche für mich die tiefere Bedeutung, die sie für meine Entwicklung erlangt haben. Ich suche diese Begründung auch für eine Beurteilung mehr von der Außenseite her, im Zusammenhang mit den politischen und gesellschaftlichen Vorgängen. Hier bin ich mir aber allein zuständig. Ich habe auch nicht nötig, mich mit anderen darüber auseinanderzusetzen. Diese Blätter sind meine Chronik und niemandes sonst. Unter roter Flagge nach Sowjetrussland. Bei der Ortsgruppe Hamburg hatte der Matrose Knüffgen gemeldet, der Dampfer Senator Schröder von der Cuxhavener Fischdampferreederei würde nach dem Weißen Meer auslaufen, die erste Fangreise in diese Gewässer, die in früheren Jahren von deutschen Schiffen regelmäßig beschifft worden sind. Der Kapitän werde dort mit einer russischen Kommission zusammentreffen und mit dieser könnten wir in einem der Häfen in der Murmannbucht an Land gesetzt werden. Wir suchten sogleich diesen Knüffgen auf. Wir sollten ihn antreffen in der Wohnung seines Schwagers, der von Beruf Zimmermann in einem der ostfriesischen Küstendörfer zugleich als Bootsmann auf dem Senator Schröder angeheuert war. Der Mann hatte keine Kenntnis davon, was Knüffgen in Hamburg erzählt hatte, versicherte uns aber, dass es für ihn nicht schwierig sei, uns an Bord als blinde Passagiere unterzubringen. Bevor wir noch Gelegenheit hatten, über diese im Grunde unerwartete Wendung zu sprechen, wir hatten nicht mit der Notwendigkeit gerechnet, blind zu fahren, tauchte Knüffgen auf. Er habe soeben den Kapitän gesehen, es sei über die Reise noch nicht definitiv entschieden, aber es sei soweit alles in Ordnung, er habe mit der Mannschaft gesprochen, wir würden zunächst als blinde Passagiere an Bord gehen, schon allein, um dem Kapitän keine Schwierigkeiten zu machen, der in seiner Verantwortung der Reederei gegenüber von uns geschützt werden müsse. Und außerdem, wir müssten noch in dieser Nacht an Bord gehen, denn bestimmt würde das Boot schon am nächsten Morgen in See gehen. Knüffgen schien alles mit der Ortsgruppe bereits besprochen zu haben. Wir sind nicht dazu gekommen, irgendwelche weiteren Fragen zu stellen, außer dass wir ihm das wenige Geld aushändigten, das wir von der Partei erhalten hatten. Knüffgen wird für den zusätzlichen Proviant sorgen und auch Getränke einkaufen, um die Jantjes während der Fahrt bei guter Laune zu halten. Wir sind noch in der gleichen Nacht an Bord gegangen. Über diese Reise ist in der Presse mit großen Überschriften berichtet worden, mit fantastischen Ausschmückungen, was meine Person betrifft. Ich kann heute nur sagen, es ist nichts besonders Aufregendes gewesen. Es verlief alles ganz einfach und ohne besondere Heldentaten. Selbstverständlich waren einige unvorhergesehene Schwierigkeiten zu überwinden, das ist schließlich bei Reisen nichts Ungewöhnliches. Wir wurden, bevor noch einer von der Mannschaft zurück an Bord war, in je einem der Kleiderkästen untergebracht, die in der Mannschaftskajüte als Sitzgelegenheiten und Bänke um den Längstisch in der Mitte dienten. Keiner von den Kajüteninsassen hatte von unserer Anwesenheit die geringste Kenntnis. In diesen Kisten wurden von dem Bootsmann irgendwelche Materialien aufbewahrt, also verhältnismäßig sicher gegen zufällige Entdeckung. Die Luft drinnen war dick und sehr knapp. Es dauerte eine Weile, ehe sich die Atemtechnik darauf eingestellt hatte. Ich vermute, dass diese Kisten, falls einer von der Mannschaft während der Reise stirbt, als Särge benutzt werden, in denen die Leiche über Bord gehievt wird. Breite, Tiefe und Länge hätten gepasst. Am nächsten Morgen hörten wir von den Matrosen aus gelegentliche Bemerkungen, die nur in verschwommenen Lauten zu uns kamen, dass die Abfahrt erst für den folgenden Tag vorgesehen war. Der Bootsmann ist tagsüber von Zeit zu Zeit gekommen, nach uns zu sehen, wenn die Leute an Deck beschäftigt oder wieder zurück in die Stadt gegangen waren. Er lüftete vorsichtig den Deckel und sprach uns Mut zu. Ruhig atmen. Es wird nicht lange dauern. Wir sind nach der ersten Nacht schon zu schwach gewesen, um etwas an Nahrung zu uns zu nehmen, auch zu schwach, um einen Entschluss fassen zu können, etwa die ganze Sache jetzt noch aufzugeben. Knüffgen haben wir den ganzen Tag über weder gehört noch gesehen. Um es hier sogleich einzufügen, Knüffgen war ein Typ, wie er unter Matrosen häufig zu finden ist. Für irgendetwas sofort hell begeistert. Er setzt sich dann auch rückhaltlos dafür ein. In unserem Falle war es der Dienst an einer Aktion für die revolutionäre Bewegung. Welche Art diese Aktion sein würde und für welches besondere Ziel, das spielte schon eine geringere Rolle. Je größer die Schwierigkeit, je lockender die Aufgabe. Trotzdem wäre es falsch, darin nur reine Abenteuerlust zu sehen. Es musste etwas sein, wofür er sich, war er erst einmal mittendrin, dann auch voll einsetzen konnte und an das er mit glühendem Fanatismus glaubte. Er hatte ein paar Schlagworte der Bewegung aufgeschnappt, es genügte ihm vollkommen. Er steigerte sich in dem, was er versprach, ganz gleich, ob die Durchführung schließlich fast unmöglich schien. Vor allem glaubte er an seine Zusage. Eigentliche Bedenken hat er wahrscheinlich nie gekannt. Und sehr oft, ich möchte sagen meistens, hat er damit Erfolg gehabt. Dass die Wirklichkeit manchmal anders aussah, als er sich in seiner Fantasie das vorgestellt haben mochte, das war schließlich nicht seine Schuld. Und dann versuchte er eben, die Wirklichkeit nach seiner Vorstellung umzubilden. Knüffgen kam nachts mit den anderen wieder an Bord. Ich war bereits unfähig, mich in der Kiste zu bewegen. Ich hörte auch kaum mehr, was in der Kajüte gesprochen wurde. Aus vorsichtig gehaltenen Andeutungen, die Knüffgen in die allgemeine Unterhaltung am Tisch einwarf, war zu entnehmen, dass er nicht mit einem einzigen der Mannschaft gesprochen hatte. Ich konnte aus Bruchstücken schließen, dass Knüffgen seiner Leute keineswegs sicher war. Er sprach jetzt darüber, was geschehen würde, wenn der Kapitän sich etwa weigerte, statt nach den isländischen Fischbänken nach dem Weißen Meer zu fahren, wie er es ihm, Knüffgen, versprochen hatte, denn er, Knüffgen, hatte den Auftrag, in einem der russischen Häfen von Bord zu gehen. Die Leute nahmen das als einen großartigen Witz und lachten schallend. Keiner hegte auch nur den geringsten Zweifel, diesmal nicht wie sonst auf den bisherigen Reisen, 3 bis 4 Wochen mit dem Senator Schröder nach Island auf den Kabeljaufang zu fahren. Zudem waren, wie aus den Gesprächen hervorging, die Heuer- und die Fangprozente für diese Reise an Land bereits verpfändet und zum Teil als Vorschuss auch schon verbraucht. Es war also auch noch eine finanzielle Schwierigkeit hinzugekommen. Ich dämmerte dahin, mit Mühe das Stöhnen der Atemnot zu unterdrücken. Die letzten Stunden vor der endgültigen Abfahrt werde ich vollkommen bewusstlos gewesen sein. Meinem Begleiter, dem Jan Appel, dürfte es ähnlich ergangen sein. Jan war der Typ eines Arbeiters, der in normaleren politischen Zeiten wenig beachtet wird, nach außen unscheinbarer Durchschnitt, der nirgends auffällt und von dem auch niemand etwas erwarten würde. Solche Typen werden in einer zugespitzteren Entwicklung politischer Unruhe nach oben gespült. Früher mehr als Einzelgänger und Sonderlinge angesehen, werden sie jetzt Mittelpunkt eines Kreises ähnlich veranlagter. Sie erheben plötzlich einen Führungsanspruch mit der inneren Revolte eines Menschen, der zu lange geschwiegen, jahrzehntelang sich vernachlässigt gefühlt hat und unterdrückt worden ist. Das braucht nicht unbedingt zuzutreffen, denn sie haben sich meist selbst aus dem Schatten nicht herausgetraut, aber darüber wird man hinwegsehen, wenn der Betreffende fast wider Erwarten auch eine überdurchschnittliche Intelligenz aufweist. Und das wird nicht selten der Fall sein. Leider meist nicht für den inneren Halt und Nutzen der Bewegung. Genauso traf das auf Jan Appel zu. Ein solcher Typ ist zur Erfassung bestimmter Entwicklungen völlig ungeeignet. Er weiß alles besser, ein ewiger Nörgler, im persönlichen Verkehr hämisch und verletzend, und wie sehr man ihm auch entgegenkommen mag, er bleibt ständig missvergnügt, wahrscheinlich im Grund seines Wesens von Misstrauen erfüllt. Jan Appel hatte zudem noch eine besondere Charaktereigenschaft des deutschen Arbeiters aufzuweisen. Er sah nur die Fehler, die Unzulänglichkeiten der anderen. Er hätte alles anders gemacht. Die russische Revolution, die Erziehung der russischen Massen, die sowjetrussische Anpassung an die internationalen politischen Gegebenheiten, die Disziplin in der Roten Armee. Alles, was die Russen auf diesem oder jenem Gebiete taten, war falsch. Er würde es besser machen. Von Beruf ursprünglich Schweißer auf einer Schiffswerft entwickelte er sich jetzt zum Eisenbahnfachmann. Der Verfall des russischen Eisenbahnwesens, die verrotteten Schwellen längs des Schienenweges, als ob es das nicht anderswo auch geben würde, selbst im heimatlichen Deutschland, das war alles ein Beweis für die russische Unfähigkeit. Damit hat er mich tagelang von früh bis abends gequält. Tiefere ökonomische Gründe für die Rückständigkeit in der russischen Produktionswirtschaft ließ er nicht gelten. Allein schon eine lahme Verteidigung gewisser Missstände behandelte er wie einen Verrat an der Bewegung, vor allem an Jan Appel. Es war sehr schwer, mit ihm halbwegs auszukommen. Typ eines proletarischen Puritaners. Bei all seiner überdurchschnittlichen Intelligenz hatte er es erreicht, dass sich bald niemand mehr um ihn kümmerte. Er sah sich von Neuem vernachlässigt und beiseite gestellt. Das machte ihn blind jeder Entwicklung gegenüber, aus Hass, aus Verschmähung. Er wurde für die Delegation geradezu eine Belastung, und das änderte sich auch nicht, als er sich der verschiedenen Versuche bewusst wurde, ihn zu gewinnen und aufzulockern, auch von Seiten der Moskauer Prominenz. Die russischen Kommunisten in der Komintern, einschließlich Lenin, haben sich in den ersten Wochen sehr für ihn interessiert. Für diesen Typ, nehme ich an. Dann haben sie ihn sehr bald fallen lassen. Er ist als geschworener Feind Sowjetrusslands zurückgekommen. Als Überkommunist und Übermarxist. Später hat er Arbeit angenommen in einer Schiffswerft in Holland. Er hat dort im Laufe der Jahre eine Reihe von Zeitschriften und Bulletins herausgegeben und von seinem geringen Lohn finanziert, die für das Dutzend seiner Gefolgsleute bestimmt waren und immer neue Theorien aufstellten, dem Sozialismus zum Durchbruch zu verhelfen. Ein nicht ungewöhnliches Arbeiterschicksal dieser Jahre. In Moskau hat er in keiner der für uns einberufenen Versammlungen gesprochen. Er hat auf der Komintern-Tagung neben mir gesessen, als wir angegriffen und verleumdet wurden, und hat den Mund nicht aufgemacht. Mir allein hat er die Aufgabe überlassen, die Partei zu verteidigen, die ja auch ihn, den Jan Appel, zu diesem Zweck nach Moskau geschickt hatte. Etwa auf der Höhe des Feuerschiffes Elbe 1 bin ich dann aus der Kiste gezogen worden. Ich sehe noch manchmal die erstaunten Gesichter der Matrosen vor mir, die nicht hätten verblüffter sein können, wäre ich geradewegs vom Monde gefallen. Knüffgen sprach erregt, gestikulierend auf die Leute ein. Der Bootsmann hatte sich zur Unterstützung in der Tür aufgestellt, die zur Treppe auf das Deck hinaufführt. Ich war noch zu benommen, um etwas zu verstehen. Nebenan wurde Jan Appel auf die Bank hinaufgezogen. Und dann ging alles sehr schnell. Knüffgen hatte mich nach oben gebracht aufs Deck, dort eine Luft wurde mir schon etwas besser, und weiter hinauf auf die Brücke, wo wir den Kapitän zu Gesicht bekamen. Es ist mir nicht mehr zu genau in Erinnerung, aber die Unterhaltung mit Knüffgen wird sich etwa in dieser Weise abgespielt haben. »Wer ist das?« »Ein Vertreter der russischen Regierung, der Sie auffordert, das Schiff nach Murmansk zu steuern und ihn dort an Land zu setzen.« »Wie kann ich das? Sie wissen selbst, unser Kurs ist Island.« »Es ist von höchster Wichtigkeit für die russische Regierung. Ihre Unkosten werden selbstverständlich ersetzt. Auch eine Belohnung.« Der Kapitän sehr ärgerlich unterbrechend: »Das kann ich doch nicht bestimmen. Ich habe gar nicht das Recht, den Kurs zu ändern. Das hätte in Cuxhaven mit der Reederei verhandelt werden müssen.« Knüffgen schlug jetzt gleichfalls einen anderen Ton an. »Sie werden sich sofort entscheiden. Sonst wenden wir Gewalt an. Die Mannschaft steht geschlossen hinter uns.« Der Kapitän, sehr kühl und beinahe verächtlich: »Wie denken Sie sich das? Übrigens, machen Sie, was Sie wollen. Ich führe das Schiff nicht. Ich lege das Kommando nieder.« Knüffgen hatte eine Waffe gezogen, die wie ein Revolver aussah, ein sogenannter Bullenknaller, womit die ostfriesischen Bauern auf den Gemeindebullen schießen, wenn er aus der Herde ausbrechen will. Er forderte den Kapitän auf, die Brücke zu verlassen, und beide stiegen nach unten, mich im Kartenraum in noch recht elendem Zustande zurücklassend. Ich habe mich nicht in diese Unterredung eingemischt und nicht ein einziges Wort gesprochen, auch keine Miene verzogen, es wäre mir auch nicht möglich gewesen. Der Kapitän, um das hier zu erwähnen, ist während des Krieges als U-Boot-Kommandant gefahren, hochdekoriert, eines der Asse der kaiserlichen Kriegsmarine. Der Rest rollte ohne Schwierigkeiten ab. Unten nahm der Schwager den Kapitän in Empfang und brachte ihn in die Segelkammer. Knüffgen holte sich den ersten Steuermann aus der Kajüte, der Bootsmann den Chefmaschinisten. Beiden wurde erzählt, Das Schiff nimmt Kurs nach Russland. Der Kapitän hätte das Kommando niedergelegt, wobei sich beide sogleich mit dem Kapitän solidarisch erklärten. Sie wurden gleichfalls in die Segelkammer eingeschlossen. Inzwischen war Jan Appel unten in der Mannschaftskajüte zum Leben erwacht. Er hielt den Matrosen eine Ansprache über internationale Solidarität und Klassenkampf, Erziehung zum proletarischen Bewusstsein. Sie hörten ihm voller Ehrfurcht zu. Fürs Erste hielten sie ihn für ein Mitglied der russischen Regierung. Sodann hatte ihnen Knüfgen noch kurz vorher hohe Geldbelohnungen versprochen und Stellungen in der russischen Marine vom Hafenkapitän in Murmansk aufwärts. Für diesen Posten interessierte sich der Koch, der Frau und Kind nachkommen lassen wollte. Knüfgen hatte auch bereits zugesagt. Der Schwager brachte die Cognacflasche zum Vorschein, der Koch briet an die 100 Spiegeleier und alles schien sich in Wohlgefallen aufzulösen. Man konnte jetzt die Leute an Deck lassen. Hier war einiges nicht mehr so glatt gegangen. Knüfgen hatte mich von der Brücke geholt, um mit den beiden noch verbliebenen Offizieren zu sprechen, dem zweiten Steuermann und dem zweiten Ingenieur, die beide sich in den Maschinenraum zurückgezogen hatten. Ich folgte der Linie, die Knüfgen mir oben bereits vorgezeichnet hatte. Konziliant und beruhigend. Wir brauchten vor allem den Steuermann, da keiner von der Mannschaft in der Lage war, den Kurs zu bedienen. Hinzu kam, völlig unvorhergesehen von uns, dass wir jetzt bei der Änderung des Kurses durch das ausgedehnte Minenfeld steuern mussten, das sich von der deutschen Bucht bis zur Südspitze Norwegens erstreckte, ein von der Schifffahrt in diesen Monaten noch besonders gefürchtetes und gemiedenes Fahrwasser. Der Steuermann hatte sich bisher entschieden geweigert. Karten waren nicht da, außer einem alten Segelfahrtenbuch aus der Vorkriegszeit. Die dänischen Küstenfeuer konnten nicht ausgemacht werden. Wir waren auf einmal mitten in einer Krise. Ich war damals nahe daran, einen großen Fehler zu begehen. Die aufgeregten und aufgeputschten Matrosen standen jetzt um uns herum. Wir waren mit den beiden Offizieren an Deck gekommen, vor die Segelkammer, in der die anderen schon verstaut waren. Nur nicht lange verhandeln in einer solchen Situation. Schmeißt sie einfach über Bord. Als der Steuermann anfangen wollte, seinerseits zur Mannschaft zu sprechen, die Gefahren des Kurses zu erklären. Mein Ausruf war genau der falsche Ton in der Karnevalsstimmung. Es war plötzlich ganz still geworden. Hätte ich mich in Auseinandersetzungen eingelassen, Diskussionen, wusste ich, fühlte es bereits geradezu, würde die Stimmung umschlagen. Wahrscheinlich wäre dann ich ins Wasser geworfen worden. Der Bootsmann hat die Lage gerettet, indem er die beiden in die Segelkammer dirigierte, zur Besprechung mit dem Kapitän. Auch der Bootsmann hatte irgendwoher jetzt einen Revolver gezaubert. Aber erst wirklich geglättet hat die Wogen ein alter, biederer Seebär, der Kapitän eines Fischdampfers vor Island, den der Senator Schröder auf sein Schiff dort absetzen sollte. Knüfgen hatte diesen Passagier völlig vergessen. Der Mann war aus seiner Kajüte nach oben gekommen, um sich nach dem Lärm an Deck zu erkundigen. Als ihm einige Matrosen zuriefen, wir fahren nach Russland, hat er das nicht sehr ernst genommen. Ich erklärte ihm etwas den Sachverhalt, wodurch er nur veranlasst wurde, noch lauter zu lachen. Sie sperrten ihn mit den anderen zusammen ein. Dieser alte Kapitän hat uns einen großen Dienst erwiesen. Er ist es schließlich gewesen, der mit seinem unverwüstlichen Humor, der alles von der leichten Seite nahm, mit dem Bootsmann einen Kompromiss zustande gebracht hat, ohne dass wir erst die Mannschaft in die Verhandlungen hineinziehen mussten. Wir würden die Offiziere in die Mannschaftskajüte umsiedeln. Sie könnten sich dort frei bewegen und zu bestimmten Stunden an Deck kommen. Vom Koch würden sie mit verpflegt werden. Der zweite Ingenieur würde sich von Zeit zu Zeit um die Maschinen kümmern und der Steuermann würde uns zur Berechnung des Kurses zur Verfügung stehen. Aber auch die anderen Offiziere haben im eigenen Interesse Knüfgen bei der etwa 20-stündigen Fahrt durch das Minenfeld beraten. Die Mannschaften hatten die Offiziersquartiere in Besitz genommen. Die festliche Stimmung an Bord war zurückgekehrt. Der Koch servierte doppelte und dreifache Portionen. Jeder hatte jetzt genügend Zeit, sich auszudenken, welche Rolle ihm in dem großen Sowjetrussland zugewiesen werden wird. Knüfgen, als die von uns formgerecht eingesetzte Autorität an Bord, teilte die Wachen ein. Zu mir kam schon am nächsten Tage eine Anfrage vom Kapitän, mit ihm zusammen die Kosten für den Umweg über Murmansk aufzustellen und ob das Schiff in einem russischen Hafen würde Kohlen bunkern können. Ich ließ ihn auf die Ankunft in Murmansk vertrösten. Ich hatte mich auf der Brücke im Kartenzimmer eingerichtet und starrte von dort oben auf die wild bewegten Wasserberge, die gegen das Vorschiff anrollten. Der Senator Schröder fuhr die längste Zeit bei Windstärke 8 bis 9. Sonst hat sich weiter nichts auf dieser Reise ereignet. Wir sind ohne Unfall über das Minenfeld gekommen. Auf der Fahrt längs der norwegischen Küste, für die auch keine Karten vorhanden waren, hat der Steuermann loyal ausgeholfen, die Feuer zu bestimmen. Die felsige Küste Norwegens in der Ferne gesehen, wirkt außerordentlich deprimierend. Bereits 8 Tage waren wir unterwegs, ehe wir ungefähr die Nordspitze Norwegens ausmachen konnten. Langweilig und eintönig, an Bord war die Routine der Wachen und Ablösungen zurückgekehrt. Das Nordkap hinter uns fuhren wir bereits den 2. Tagen bei Sturm und Nebel, die Küste außer Sicht. Zweifel kamen auf, ob wir überhaupt noch den richtigen Kurs steuerten. Noch weitere 8 Tage und wir waren knapp an Kohlen und Proviant für den Fall, dass eine Rückreise überhaupt noch in Frage kam. Die Offiziere hatten auch keine Ahnung mehr, wo wir uns befanden. In der Mannschaft war die Begeisterung längst einer flauen Stimmung gewichen. Jemand hatte einen roten Tuchfetzen aufgetrieben, den wir am Vormast jetzt hochzogen. Mit dieser Flagge sah uns ein norwegischer Fischkutter, der längsseits aufkreuzte und uns um Whisky anrief. Von den Norwegern hörten wir, dass wir uns bereits in der Bucht von Murmansk befanden. Aus Vardø, dem Heimathafen des Kutters, gingen dann auch die ersten Nachrichten über unser Unternehmen in die Welt hinaus. Daraufhin schickten dann die Russen von dem Kriegshafen Alexandrowsk aus Wachschiffe auf die Suche nach unserem Schiff. 3 Tage später wurden wir gefunden, der Senator Schröder noch immer im Nebel treibend, ohne Sicht und ohne bestimmten Kurs. Ich glaube heute nicht, dass wir die Einfahrt nach Murmansk allein gefunden hätten, ohne in ein neues Minenfeld zu geraten, das die Russen noch gegen neue englische Invasionsabsichten intakt gehalten hatten. Wir wurden erst nach Alexandrowsk eskortiert, mit einem russischen Lotsen an Bord. Dort bekamen wir eine russische Wachmannschaft und mit dieser fuhr der Senator Schröder nach Murmansk. Der Tag unserer Ankunft am Kai in Murmansk war der 1. Mai 1920. Ein Schneesturm fegte über das kahle und völlig verlassene Hafengelände. Wir mussten noch einige Stunden auf dem Schiff bleiben, bis die örtlichen Behörden sich mit Petrograd oder Moskau in Verbindung gesetzt hatten. Anscheinend traf dann der Befehl ein, uns in den nächsten Zug der Murmanbahn zu setzen. Bestimmung Petrozavodsk. Dort würden wir einen Anschlusszug nach Petrograd bekommen. Dies wurde uns in militärischer Form mitgeteilt mit Strammstehen und Hand an der Mütze. Es galt aber nur für die Delegation, für die wir inzwischen noch einen provisorischen Ausweis für Knüpfgen angefertigt bekommen hatten. Die anderen mussten zurückgelassen werden. Das Schiff wurde den russischen Hafenbehörden übergeben. Später ist ein Abkommen zustande gekommen, wonach der Senator Schröder neu bebunkert zum Fischfang unter russischer Flagge auslaufen sollte. Unsere Passagiere waren zunächst ins Gefängnis gesteckt worden. Auf Bitten einiger Besatzungsmitglieder, sie hatten die Offiziere im Gefängnis besucht, vielleicht sind sie gerufen worden. Es muss ein fürchterliches Loch gewesen sein, das Gefängnis war behelfsmäßig in einem halb eingefallenen Schuppen untergebracht. Auf die dringenden Bitten unserer Matrosen, sie haben doch nichts getan, sie können doch nichts dafür, es sind doch auch Menschen. Wie oft ist derartiges in einer Revolution zu hören, haben wir unsere russischen Begleiter, die sowieso von dem ganzen Vorgang nichts verstanden, veranlassen können, im gleichen Bahnzuge auch die Passagiere nach Petrograd mitzunehmen. Sie bekamen ein eigenes Abteil eingeräumt, Bewachung war nicht notwendig, ob und wie sie etwas zu essen bekommen haben, weiß ich nicht. Nach einem Zwischenfall in einem Petrograder Gefängnis wurden sie dann über Reval nach Deutschland abgeschoben. Ein Notenwechsel zwischen Moskau und Berlin soll dem vorangegangen sein. Im Prozess gegen die Matrosen, der einige Monate später in Cuxhaven stattfand, sind diese Leute dann sehr forsch aufgetreten. Die Besatzung, wie ich später nach meiner Rückkehr gehört habe, hat noch einmal, und zwar diesmal gegen die russische Schiffsführung, gemeutert. Die russischen Offiziere kamen in die Segelkammer. Wieder hat der Bootsmann, der sich zurückgesetzt fühlte, den Erfolg des Unternehmens für sich verbucht. Allerdings hatte der Koch keine Spiegeleier mehr zu servieren. Der Fischdampfer lief in Tromshöhe ein. Dort wurde die russische Mannschaft freigesetzt, das Schiff aber unter norwegische Bewachung gestellt. Es blieb keine Gelegenheit mehr, dort die Netze und Fanggeräte zu verkaufen, was ursprünglich Absicht gewesen sein soll. Mit einer norwegischen Bewachungsmannschaft an Bord wurde der Senator Schröder nach Bergen gebracht, wo eine neue deutsche Mannschaft samt Offiziersstab das Schiff übernahm. Die alte Crew, 18 Mann stark, wurde in Cuxhaven ins Gefängnis gesteckt. Verständlicherweise hat mich das nicht mehr weiter interessiert. Wir, ich meine Appel, Knüffgen und mich, verbrachten den Abend des 1. Mai in einem russischen Club. Seeleute und Hafenarbeiter, Bauern und Holzfäller und Leute von der Straße, eine nach Hunderten zählende Menge, die in einem langen Schuppen dicht gedrängt stand, russische Menschen. Murmansk war erst einige Wochen vorher von einer Invasionsarmee befreit worden, die unter aktiver Teilnahme regulärer englischer Truppenverbände längs der Murmanbahn weit nach Süden vorgestoßen war. Am Hafen lagen noch die Trümmer von Materialdepots dieser Armee. In den folgenden Tagen von der Bahn aus haben wir noch Dutzende von Eisenbahnwaggons gesehen, die über den Bahndamm nach unten in den Sumpf gekippt waren. Viele Eisenbahnbrücken, die nur mit je einem Wagen befahren werden konnten, sodass stundenlange Aufenthalte entstanden, die Verbindungsbögen der Brücke hingen von den Pfeilern unten ins Wasser. Auch Ansammlungen von Erdhütten längs der Bahnlinie, Gefangenenlager, deren Insassen auf Abtransport warteten. Viele von ihnen werden verhungert sein. Es gab nichts zu essen, weder für die Roten noch für die Weißen, weder für die Miliz noch die Kommissare, noch für die Gäste der Regierung. Die Engländer hatten die Nachschub- und Verpflegungsdepots vor ihrem Abzug gründlich zerstört. Und es war bitter kalt. Ich sehe dieses Murmansk vor mir. Ein Haufen elender Hütten mit einigen größeren soliden Blockhäusern dazwischen. Über der Straße hingen an Drähten elektrische Glühbirnen, winzig und sehr bescheiden gegenüber dem pompösen Glanz der Sterne am nächtlichen Horizont. Und ich sehe Gruppen von Russen in dem Lagerschuppen vor mir, der gegenüber einem der größeren Blockhäuser stand, das Verwaltungsgebäude des örtlichen Sowjets. Es gab niemanden, der sich mit uns hätte verständigen können. Keiner von uns kannte auch nur ein russisches Wort. Die Luft in dem Schuppen war schwer. Der Atem schwebte über der Masse, eine graue Dunstwolke. Die Beleuchtung war so schwach, dass man gerade den Nachbarn sehen konnte. Diese Masse hat dann angefangen zu singen. Sie sang die Internationale, das Lied von der Roten Fahne und noch viele andere Lieder. Zwischendurch hielten die einzelnen Kommissare kurze Ansprachen, zum nächsten Lied überleitend. Stunden mögen so dahingegangen sein. Es ist das große Erlebnis meines Lebens geworden. Das war es, was ich gesucht habe und wozu ich seit Kindheit ausgezogen bin. Die Heimat, die Menschenheimat. Immer, wenn ich in den Jahren nachher mich vor die Niedertracht der Menschen gestellt sah, die abgrundtiefe Bosheit, Treulosigkeit und Verrat im Charakter des Menschen, auch der russischen Menschen, brauchte ich nur diesen 1. Mai in Murmansk ins Gedächtnis zurückzurufen, um mein inneres Gleichgewicht wiederzufinden. In der nächsten Nacht waren wir schon auf der Murmanbahn nach Petrograd unterwegs. 6 Tage lang fuhren wir durch die karelischen Wälder nach Petrosawodsk, dem karelischen Verwaltungszentrum. Erinnerungen an Lederstrumpf und die letzten der Mohikaner wurden wieder lebendig. Die weit ins Land hinein sich verlierenden Seen, die Stromschnellen in den breiten Flüssen, die Fischerhütte inmitten einer grünen Matte, von Netzen überzogen, unten am See der Laufsteg für das Ruderboot. Wir haben niemals einen Menschen in dieser anscheinend unberührten Wildnis gesehen. Völlige Einsamkeit, doch nicht leer, sondern erfüllt von Vorstellungen, explodierend in der Erwartung einer neuen Zukunft. In Petrograd wurde die Delegation entsprechend dem allgemeinen Brauch sehr herzlich empfangen und einige Tage später nach Moskau weitergeleitet. Appel und ich wurden dort im Kominternquartier, dem Hotel Lux, untergebracht, Knüffgen in dem neu eingerichteten Gästehaus der Gewerkschaften. Er traf auf eine englische Reisegesellschaft mit dem Schriftsteller H.G. Wells an der Spitze. Wells spazierte Nacht für Nacht die Korridore auf und ab, ungewohnt der vielen Wanzen im Zimmer, die besonders auffällig waren, weil, wie gesagt, die Zimmer neu gestrichen und mit neuen Tapeten versehen waren. Wells ließ bei der Regierung über die Wanzen klagen. Seine kapitalistische Abneigung gegen Wanzen teilte er mit dem Schriftsteller Wilhelm Herzog, der zur gleichen Zeit bei den Gewerkschaften zu Gaste war, einige Jahre später mit dem Maler Georges Cros, der nach Moskau zu einer Kommentarentagung bestellt worden war, um dort Profile der Teilnehmer zu zeichnen. Cros hat aber weder die Köpfe noch die Menschen gesehen, nur die Wanzen. Die Wanzen wurden in einer Sondersitzung des politischen Büros der Kommentaren behandelt, zusammen mit der Angelegenheit der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands KAPD. Vorher war die Delegation von Lenin empfangen worden und nacheinander dann von der Prominenz der Internationale. Alle sind von großer Herzlichkeit gewesen und haben sich sehr kameradschaftlich gegeben. Lenin hat sich nach dem Lebensstandard der deutschen Arbeiter erkundigt. Was ist noch von den Nachwirkungen des Krieges zurückgeblieben? Inwiefern hat sie die Regierungsänderung betroffen? Lesen Sie Zeitungen? Diskutieren Sie in den Betrieben? Und ähnliches mehr. Appel wusste meist nicht präzise genug darauf zu antworten, oft musste Lenin die Frage wiederholen. Von mir hat Lenin keine Antwort entgegengenommen. Er hat mich mit sichtlicher Ironie behandelt. Mitläufer. Offen gestanden, es hat mir nicht viel ausgemacht. Für den denkwürdigen Tag, an dem das politische Büro sich mit dem Zulassungsgesuch der KAPD zur Internationale beschäftigen sollte, waren eine Reihe damals in Moskau tätiger Auslandskorrespondenten in den Sitzungssaal als Zuhörer geladen, ferner eine Reihe sympathisierender deutscher Schriftsteller und Touristen, deren Neugierde sicherlich auf ihre Kosten kam. Das Ganze war nach dem Muster einer großen Schau aufgezogen. Die Delegation, zu dritt in einer Reihe, inmitten der Längsseite einer Tafel platziert, war ein Blickfang, auf den jeweils zum Beweis dessen, was vorgebracht wurde, hingewiesen werden konnte. Soweit ich mich erinnere, es ist kaum nötig, sich damit abzugeben, denn es ist ein offizielles Protokoll mit den stenografisch wiedergegebenen Anschuldigungen später verbreitet worden und sicherlich in jeder Bibliothek einzusehen, die solches Material sammelt, eröffnete Bucharin die Tagung in einer gewissen Neutralität, die noch von einigem Wohlwollen zeugte. Was nachher aber folgte, von den russischen Büromitgliedern wie der ausländischen Prominenz der Internationale, übersteigt jedes Maß. Danach hatten die deutschen Kommunisten, vertreten in der Opposition einiger Landesgruppen zur Partei, die jetzt erst mit Hilfe der Internationale neu aufgebaut werden müsse, die Bewegung unterminiert, jede Aktionsfähigkeit gelähmt, dem Imperialismus der kapitalistischen Länder Vorschub geleistet, sich sogar mit Offizieren der Schwarzen Reichswehr alliiert und was alles sonst noch zusammengetragen wurde. Alle diese Behauptungen wurden von vornherein als das Ergebnis einer Untersuchung und als wahr unterstellt. Mir blieb allein am Schluss dieser Verleumdungskanonade die Aufgabe überlassen, die Grundsätze der Partei gegen die vorgebrachten Anklagen zu erläutern. Ich hätte ebenso gut darauf verzichten können. Es gehörte eben nur zum Protokoll, dass wir eben auch gehört wurden. Ich konnte mich sehr kurz fassen. Im Wesentlichen habe ich mich darauf beschränkt, die Tätigkeit der Partei während der letzten Monate zu beschreiben, insbesondere die inneren Vorgänge bei der Abwehr des erst über die Bühne gerollten Kapp-Putsches. Der von Moskau finanzierte Parteiapparat hatte sich an dem von allen Arbeiterparteien gemeinsam durchgeführten Generalstreik so gut wie überhaupt nicht beteiligt. Die Ruhrarbeiter, die im Revier ein rotes Banner aufzustellen begonnen hatten, waren mit fadenscheinigen Parolen hingehalten worden: keine Einzelaktion, in Berlin fällt die Entscheidung. In Berlin fiel keine Entscheidung, es war auch keine beabsichtigt. Die Regierung hatte sich nach Sachsen abgesetzt und Moskau hatte vorgezogen, abzuwarten. Die Arbeiter in Berlin sind sich völlig allein überlassen geblieben. Sie haben den Generalstreik durchgehalten, aber ohne jede politische Führung, die eine Perspektive hätte aufzeigen können und praktisch auch ohne ein erkennbares Ziel. Kapp nur wieder mit seinen Baltikumern aus Berlin abziehen zu lassen, das war zu wenig und kaum ein Ziel. Als sich die Rolle der kommunistischen Opposition, die sich damals noch nicht als KAPD konstituiert hatte, zu erklären begann, wurde ich durch ironische Zwischenrufe und durch Gelächter ständig unterbrochen. Wir hatten in diesen Tagen kein Papier, um Zeitungen und Flugblätter drucken zu lassen. Der offizielle Parteiapparat aber hatte ein ganzes Lagerhaus voll. Wir sind dort bei hellem Tage eingebrochen und haben uns das Papier geholt. Wilhelm Pieck, dem das Lagerhaus damals unterstand, hat darüber nach Moskau berichtet. Von uns hatte er vorher noch eine Quittung über die Zahl der abtransportierten Ballen verlangt und auch erhalten. Karl Radek unterbrach meine Anklagen gegen die Parteizentrale von Zeit zu Zeit, um aus dem Pieckschen Bericht vorzulesen. Der Bericht war eine Gipfelleistung von Perfidie. Er strotzte von Verdächtigungen, Verdrehungen und persönlichen Vorwürfen. Ich habe erst sehr viel später erfahren, dass dieser Bericht von Moskau bestellt worden war. Es ist mir eine besondere Genugtuung, hier eine Bemerkung einzuschieben. Während der Kapp-Putsch-Tage ist es gelegentlich zu kleineren, unbedeutenden Schießereien gekommen. Dabei hat es auf unserer Seite einige Verwundete gegeben. Für solche Fälle hatte der Moskauer Apparat schon damals eine Art mobile Sanitätsabteilung organisiert. Ärzte, die sich zur Behandlung von Verwundeten zur Verfügung hielten. Die Verwundeten konnten nicht in die Krankenhäuser gebracht werden, die in solchen kritischen Kampftagen von Polizei und Militär kontrolliert wurden. Es hätte Gefahr bestanden, dass ein so eingelieferter Verwundeter mit einer frischen Schusswunde sogleich erschossen worden wäre. Nicht ein einziger der bei der Zentrale registrierten Ärzte und Sanitäter hatte sich uns zur Verfügung gestellt. Ein völliger Außenseiter hatte sich gefunden, Verwundete aufzunehmen und zu behandeln. Der deutsche Dichter Dr. Gottfried Benn. Ich kannte Ben nur flüchtig über Pemfert. Ich habe ihn angerufen und er fand sich sogleich bereit. Ohne weitere Rückfragen und ohne Abschirmung und alles das, womit Berufsrevolutionäre in solchen Fällen bei der Hand sind. Nach dem, was auf dieser Tagung alles gegen uns vorgebracht wurde, hätte man annehmen sollen, dass die Partei und auch wir als Delegation in Grund und Boden verdammt worden wären. Wir persönlich vielleicht eingesperrt, nach Sibirien geschickt oder liquidiert. Das Gegenteil war der Fall. Dieselben Leute, die als Vertreter ihrer Landespartei einander geradezu überboten hatten, unsere politischen Fehler anzuprangern, nahmen uns, als die Tagung endlich mit einem Schlussprotokoll abgeschlossen war, beiseite und schüttelten uns die Hand. Aus verdächtigen Elementen, aus Angeklagten, aus Kindern, die nur mit dem Feuer spielen, waren wir auf einmal und ohne erkennbaren Übergang zu Helden geworden. Ich bin zu wenig politisch geschult, und wahrscheinlich auch zu wenig politisch interessiert, um diesen Umschwung selbst rückblickend voll verstehen zu können. Wir sind in der folgenden Woche, die wir noch in Moskau zu verbringen hatten, geradezu gefeiert worden, haben in Dutzenden uns zu Ehren einberufenen Arbeiterversammlungen in den Betrieben gesprochen und sind dutzende Mal von unseren Anklägern Bucharin, Sinowjew, Kamenev, Radek und anderen mehr in der Parteihierarchie gefragt worden: Was nun? Was ist in Deutschland zu erwarten? Was werdet ihr tun? Das Sitzungsprotokoll, das vor unserer Rückkehr bereits in Deutschland zur Verbreitung gelangt war, hatte das überraschende Ergebnis: Die Opposition wurde bis zum nächsten allgemeinen Kongress der Komintern in die Internationale aufgenommen als sympathisierende Partei mit den Rechten und Pflichten der Mitgliederparteien. Wir, die Delegation, waren vielleicht die einzigen, die von diesem Beschluss wirklich überrascht wurden. Für die breitere Öffentlichkeit, für die kommunistische Weltpresse, die alle Anklagen aus dem Protokoll noch wochenlang nachdruckte, hatten wir eine vollständige Niederlage erlitten. Nach außen gebrandmarkt, waren wir intern gesehen wahrscheinlich die Sieger. Ebenso wenig wie ich haben das später die Mitglieder der Partei in den Landesbezirken in Deutschland verstanden. Das Angebot der Internationale wurde überall mit großen Stimmenmehrheiten abgelehnt. Hier in der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, da habt ihr einen Auszug aus der Autobiografie von Franz Jung gehört, ein Buch, das bei Edition Nautilus erschienen ist und das den Titel Der Weg nach unten trägt. Dieses Buch enthält noch zahlreiche weitere sehr spannende Episoden. Ich kann das auf jeden Fall empfehlen. Je nachdem, ob ihr diese Sendung in Halle oder in Weimar gehört habt, wünsche ich euch eine angenehme Weihnachtszeit oder schon einen guten Start ins neue Jahr. Das war eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge und am Mikrofon verabschiedet sich Lukas Hohlfeld.